Würden Sie so freundlich sein, mir zu erzählen, was Sie in der letzten Zeit getan haben? Ich kann nicht mehr, Herr Baron. Ich winselte wie ein echter Bettler. 2 Tage habe ich keinen Bissen zu essen gehabt. Geben Sie mir was zu essen, dann erzähle ich Ihnen die reine Wahrheit. Der Hunger muss mir sehr deutlich anzusehen gewesen sein, denn er gab einem der Männer an der Tür einen Wink. Ein Stück kalte Pastete und ein Glas Bier wurden gebracht und ich schlang alles herunter wie ein Schwein. Oder vielmehr wie Ned Ainsley, denn ich spielte meine Rolle weiter. Mittendrin sprach er mich plötzlich auf Deutsch an, aber mein Gesicht war so leer wie eine kahle Wand. Dann erzählte ich ihm, ich sei vor einer Woche in Leith von Bord eines Schiffes aus Archangels gegangen und jetzt über Land unterwegs zu meinem Bruder nach Wigton. Das Geld sei mir ausgegangen. Ich deutete vage an, ich habe es versoffen. Und ich sei schon ziemlich auf dem Oberleder gelaufen, als ich an einem Loch in einer Hecke vorbeigekommen sei, hindurchgeschaut habe und unten im Bach ein Auto habe liegen sehen. Ich habe etwas herumgestöbert, um zu sehen, was da passiert sei, und habe 3 Goldstücke auf dem Sitz und 1 auf dem Boden gefunden. Es sei niemand da gewesen und auch kein Hinweis auf den Eigentümer, deshalb habe ich das Geld eingesteckt. Aber irgendwie sei die Polizei auf mich verfallen. Als ich ein Goldstück in einem Bäckerladen habe wechseln wollen, habe die Frau nach der Polizei geschrien und etwas später, als ich mir gerade das Gesicht in einem Bach gewaschen habe, sei ich fast geschnappt worden und nur davon gekommen, weil ich Jacke und Weste liegen ließ. »Die können das Geld wiederhaben«, rief ich, »denn das hat mir was Schönes eingebrockt. Hinter einem armen Mann sind diese Halsabschneider ja immer her. Wenn Sie's gewesen wären, Herr Baron, und hätten die paar Pfund gefunden, Ihnen hätte niemand was gewollt.« »Sie sind ein guter Lügner, Henny«, bemerkte er. Ich wurde wütend. »Hören Sie mit dem Unsinn auf, verdammt nochmal! Ich sage Ihnen, ich heiße Ainsley und habe meiner Lebtag noch von keinem Henny gehört. Da ist mir die Polizei noch lieber als Sie mit Ihren Hennys und Ihren blödsinnigen Pistolen. Nein, Herr Baron, Verzeihung, ich hab's nicht so gemeint. Vielen Dank für das Essen und ich wäre froh, wenn Sie mich jetzt gehen ließen, nachdem die Luft rein ist.« Offensichtlich war er ziemlich verblüfft. Man bedenke, dass er mich noch nie gesehen hatte. Und ich musste jetzt ziemlich anders aussehen als meine Fotos, falls er wirklich eins von mir hatte. In London war ich ziemlich elegant und gut gekleidet gewesen. Und jetzt sah ich wirklich aus wie ein Landstreicher. »Ich schlage vor, dass Sie noch nicht gehen. Wenn Sie der sind, für den Sie sich ausgeben, werden Sie bald Gelegenheit haben, sich auszuweisen. Sind Sie aber der, für den ich Sie halte, so werden Sie das Licht nicht mehr lange sehen.« Er klingelte, und ein 3. Diener erschien von der Veranda her. »In 5 Minuten den Lanchester«, sagte er. »3 Personen zum Lunch.« Dann sah er mich lange an, und das war die schwerste Prüfung von allen. Es war etwas Unheimliches und Teuflisches in diesen Augen. Sie waren kalt, bösartig, unirdisch und ausgesprochen höllisch schlau. Sie faszinierten mich wie die hellen Augen einer Schlange. Ich verspürte den starken Wunsch, mich auf Gnade und Ungnade zu ergeben und zu erklären, ich wolle auf der Seite des Feindes mitmachen. Und wenn man bedenkt, wie wichtig mir die ganze Sache war, wird man erkennen, dass dieser Wunsch rein physisch bedingt war. Er war die Schwäche eines hypnotisierten Gehirns unter dem Einfluss eines überlegenen Geistes. Aber es gelang mir durchzuhalten und sogar zu grinsen. »Wenn Sie mich mal wiedersehen, werden Sie mich erkennen, Herr Baron«, sagte ich. »Karl«, befahl er auf Deutsch einem der Männer an der Tür, »du wirst diesen Burschen im Lager einsperren, bis ich zurück bin. Du bist dafür verantwortlich, dass er drin bleibt.« Das Lager war ein feuchter Raum im früheren alten Bauernhaus. Auf dem unebenen Boden lag kein Teppich und außer einer Schulbank war keine Sitzgelegenheit da. Es war pechschwarze Nacht, denn die Fenster waren mit schweren Läden verschlossen. Ich tastete umher und stellte fest, dass Kisten und Fässer und Säcke mit schwerem Inhalt an den Wänden entlang standen. Der ganze Raum roch schimmlig und war anscheinend lange nicht benutzt worden. Meine Gefängniswärter hatten den Schlüssel im Schloss umgedreht und ich konnte hören, wie sie sich die Füße vertraten, während sie draußen Wache hielten. Ziemlich verzweifelt setzte ich mich in der kalten Dunkelheit nieder. Der Alte war mit dem Auto davongefahren, um die beiden anderen Schurken herbeizuholen, die mich gestern ausgefragt hatten. Jawohl. Und die hatten mich als Steinklopfer gesehen und würden mich wiedererkennen, denn ich hatte dieselben Sachen an. Was tat aber ein Straßenarbeiter 20 Meilen von seiner Strecke entfernt und obendrein von der Polizei verfolgt? Eine Frage oder höchstens zwei würden sie auf die richtige Spur bringen. Wahrscheinlich hatten sie Mr. Turnbull gesprochen, wahrscheinlich auch Marmy. Höchstwahrscheinlich würden sie mich mit Sir Harry in Zusammenhang bringen und dann würde alles kristallklar sein. Welche Chance hatte ich in diesem Bauernhaus im Moor gegen drei Banditen und ihre bewaffneten Diener? Wehmütig dachte ich an die Polizisten, die jetzt in den Hügeln herumstapften und mein Gespenst suchten. Das waren wenigstens Landsleute und ehrliche Männer. Auf ihre Gnade wäre ich lieber angewiesen gewesen als auf die dieser fremden Teufel. Aber die Polizei hätte mir nicht geglaubt. Der alte Teufel mit den klappernden Augenlidern hatte nicht lange gebraucht, sie loszuwerden. Wahrscheinlich hatte er eine Art Dauerfrieden mit der Landpolizei. Und sehr wahrscheinlich besaß er Empfehlungsschreiben von Kabinettsministern, die ihm jede Art von Hilfe sicherten, um Verschwörungen gegen England anzuzetteln. Auf so naive Art machten wir ja an diesem lieben alten Lande Politik. Die drei würden zum Lunch zurück sein, also blieben mir nur 2 Stunden. Es war ein Warten auf mein Ende. Denn ich konnte keinen Ausweg sehen. Ich wünschte mir Scudders Mut. Denn ich gestehe offen, sehr tapfer war mir nicht zumute. Nur eins hielt mich aufrecht. Ich hatte eine unbändige Wut. Ich kochte vor Wut, wenn ich daran dachte, wie diese 3 Verschwörer mich hineingelegt hatten. Und ich hoffte, dass ich wenigstens einem von ihnen den Hals umdrehen könnte, ehe sie mich erledigten. Je länger ich über alles nachdachte, desto wütender wurde ich. Ich musste aufstehen und umhergehen. Ich probierte die Läden, aber sie waren von der Sorte, die man abschließen kann, und sie gaben meinem Druck nicht nach. Von draußen hörte ich schwach die Hühner in der warmen Sonne glucken. Dann tastete ich zwischen den Säcken und Kisten umher. Die Kisten konnte ich nicht öffnen. Und die Säcke schienen so etwas wie Hundekuchen zu enthalten, die nach Zimt rochen. Aber als ich an den Wänden entlang tastete, bekam ich einen Griff zu fassen, den auszuprobieren sich vielleicht lohnte. Es war die Tür eines Wandschranks, und sie war verschlossen. Ich rüttelte daran, und sie schien nicht sehr stabil zu sein. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte, probierte ich meine Kraft an ihr aus. Ich bekam den Griff fester in die Hand, als ich meine Hosenträger darum wickelte. Fast augenblicklich gab die Tür nach, mit so viel Lärm, dass ich fürchtete, meine Wächter würden aufmerksam werden. Ich wartete einen Augenblick, dann begann ich, die Schrankfächer zu untersuchen. Eine Menge höchst sonderbarer Dinge befand sich da. Aus der Hosentasche kramte ich ein loses Wachszündholz und strich es an. Innerhalb einer Sekunde war es erloschen, aber es hatte mir etwas gezeigt. Auf einem der Bretter lag ein kleiner Vorrat von Taschenlampen. Ich nahm eine und sie funktionierte. Mit ihrer Hilfe forschte ich weiter. Ich fand Flaschen und Schachteln mit sonderbar riechendem Inhalt, zweifellos Chemikalien für irgendwelche Experimente, Rollen feinen Kupferdrahts und viele Stränge dünner Ölseide. Eine Schachtel voll Sprengkapseln war da und eine Menge Zündschnur. Und ganz hinten in einem Fach entdeckte ich einen festen Karton und darin ein hölzernes Kistchen. Es gelang mir, es zu öffnen, und es enthielt ein 50 kleiner grauer Blöckchen, jedes etwa 5 Quadratzentimeter groß. Ich nahm eins. Es zerbröckelte mir in der Hand. Ich roch daran und leckte daran. Dann setzte ich mich hin, um zu überlegen. Ich war nicht umsonst Mineningenieur gewesen. Mit Sprengstoff hatte ich etwas Erfahrung. Mit einem dieser Blöckchen konnte ich das Haus in die Luft sprengen. Ich hatte das Zeug in Rhodesien benutzt und wusste, was es ausrichten konnte. Die Schwierigkeit war nur, dass meine Erinnerung nicht exakt war. Ich hatte vergessen, wie viel man davon brauchte und wie man die Ladung mischen musste. Und ich wusste die Zeiteinstellung nicht mehr. Ich hatte auch nur einen unklaren Begriff von der Sprengkraft, denn ich hatte noch nie Sprengpulver selbst zubereitet. Aber es war eine Möglichkeit. meine einzige Möglichkeit. Ich riskierte viel, aber auf der anderen Seite stand eine absolute schwarze Gewissheit. Wenn ich zugriff, so stand es nach meiner Schätzung 5-1 dafür, dass ich mich selbst in die Baumwipfel hinaufsprengte. Tat ich es aber nicht, dann würde ich sicher schon am Abend ein 6 Fuß tiefes Loch im Garten bewohnen. So musste ich die Sache ansehen. Die Aussichten waren nach beiden Seiten ganz hübsch dunkel. Aber es gab doch noch eine Chance. Für mich und für mein Land. Die Erinnerung an den kleinen Skada bestimmte meinen Entschluss. Es war so ziemlich der scheußlichste Augenblick in meinem Leben, denn ich tauge nicht zu solch kaltblütigen Entscheidungen. Immerhin brachte ich den Mut auf, die Zähne zusammenzubeißen und die schrecklichen Zweifel, die mich von allen Seiten anfielen, zu ersticken. Ich hörte einfach auf zu überlegen und tat so, als sei ich nur mit einem Experiment für ein Feuerwerk beschäftigt. Ich nahm einen Sprengkörper und befestigte ihn an einer Zündschnur. Dann nahm ich ein Viertel eines Sprengstoffblöckchens, steckte es nah an der Tür unter einem Sack in einen Spalt in den Fußboden und befestigte den Sprengkörper daran. Möglicherweise befand sich in der Hälfte der Kisten Dynamit. Wenn der Schrank so tödliche Sprengstoffe enthielt, warum nicht die Kisten? Stimmte das? Dann würde es eine gloriose Himmelfahrt geben. Für mich, für die beiden Wachen vor der Tür, für die deutschen Diener und für etwa einen Morgen Erdboden um uns herum. Auch musste ich damit rechnen, dass die Explosion den Sprengstoff im Schrank zündete, denn ich hatte, wie gesagt, fast alles vergessen, was ich je vom Sprengen gewusst hatte. Aber an all diese Möglichkeiten zu denken, kam gar nicht in Frage. Das Risiko war ungeheuer, aber ich musste es eingehen. Ich duckte mich unter die Fensterbank und zündete die Zündschnur an. Dann wartete ich eine Sekunde oder zwei. Tödliche Stille. Nur das Geräusch schwerer Stiefel im Flur und das friedliche Glucken der Hühner draußen in der Wärme. Ich befahl meine Seele meinem Schöpfer und fragte mich, wo ich wohl in 5 Minuten sein würde. Eine gewaltige Hitzewelle schien sich vom Fußboden zu heben und einen Augenblick lang sengend in die Luft zu hängen. Dann blitzte die Wand mir gegenüber goldgelb auf und brach mit einem ohrenbetäubenden Donnern zusammen, das mein Gehirn zu Brei zerhämmerte. Irgendetwas fiel auf mich herab und traf mich seitlich an der Schulter. Und dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Länger als ein paar Sekunden kann ich aber nicht ohnmächtig gewesen sein. Ich spürte, wie dicker gelber Qualm mich zu ersticken drohte und kämpfte mich aus den Trümmern heraus auf die Füße. Irgendwo hinter mir witterte ich frische Luft. Die Fensterpfosten waren herausgefallen und durch das Trümmerloch strömte der Rauch in den Sommermittag hinaus. Ich stieg über den zerschmetterten Fensterrahmen und stand in einem Hof, der von dichtem, beißendem Nebel erfüllt war. Mir war furchtbar übel, aber ich konnte die Glieder bewegen und taumelte blindlings vorwärts, vom Haus weg. Am anderen Ende des Hofes floss der Wasserüberlauf einer Mühle in eine hölzerne Rinne, und ich ließ mich hineinfallen. Das kühle Wasser belebte mich, und ich hatte gerade noch genug Verstand beisammen, an Flucht zu denken. Ich kroch in der schlüpfrig-grünen, schleimigen Holzrinne aufwärts bis zum Mühlrad. Dann zwängte ich mich durch das Loch in seiner Achse in die alte Mühle hinein und fiel auf einen Haufen Häcksel. Ein Nagel verfing sich in meinem Hosenboden und ich hinterließ einen kleinen Stofffetzen der Heidemischung. Die Mühle hatte schon lange stillgestanden. Das Holz der Leitern war verrottet und in den Fußboden hatten die Ratten große Löcher gefressen. Ich schüttelte mich vor Ekel. In meinem Kopf schien sich ein Rad zu drehen. Meine linke Schulter und der Arm waren wie gelähmt. Ich blickte aus dem Fenster und sah noch eine Staubwolke über dem Haus hängen und aus einem der oberen Fenster Rauchquellen. Ich hoffte zu Gott, dass ich das Haus in Brand gesteckt hatte. Verworrenes Geschrei von der anderen Seite her schien darauf hinzudeuten. Aber ich hatte keine Zeit, mich aufzuhalten, denn diese Mühle war sicher ein schlechtes Versteck. Wer mich suchte, würde natürlich der Wasserrinne nachgehen. Und ich war überzeugt, dass die Suche beginnen würde, sobald feststand, dass meine Leiche sich nicht im Lagerraum befand. Von einem anderen Fenster aus sah ich auf der dem Hause abgekehrten Seite der Mühle ein altes, steinernes Taubenhaus. Wenn ich das erreichen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen, fand ich dort vielleicht ein Versteck. Ich rechnete damit, dass meine Feinde aus der Tatsache, dass ich mich überhaupt bewegen konnte, schließen würden, ich sei ins offene Land hinausgeflohen. Und dann würden sie mich im Moor und nicht im Taubenhaus suchen. Ich kroch die zerbrochene Leiter hinunter und streute Häcksel hinter mich, um meine Fußspuren zu verdecken. Dasselbe tat ich auf dem Estrich der Mühle und auf der Schwelle, wo die Tür schief in den zerbrochenen Angeln hing. Ich spähte hinaus. Zwischen mir und dem Taubenhaus lag ein gepflasterter Hof, auf dem keine Spuren zu sehen sein würden. Auch war glücklicherweise der Blick vom Haus her auf diesen Hof durch die Mühle verdeckt. Ich schlüpfte hinüber und hinter das Taubenhaus und überlegte, wie ich hinaufkommen sollte. Das war so ziemlich das Schwierigste, was ich je unternommen hatte. Schulter und Arme schmerzten höllisch, und mir war so übel und schwindelig, dass ich die ganze Zeit drauf und dran war zu fallen. Aber irgendwie brachte ich es zustande. Ich hielt mich an vorstehenden Steinen und an Lücken im Mauerwerk und an einer zähen Efeuwurzel, und schließlich war ich oben. Eine niedrige Brüstung umgab das flache Dach. Dahinter konnte ich mich lang ausstrecken. Und dann wurde ich ganz einfach auf sehr altmodische Art ohnmächtig. Mit brennendem Kopf wachte ich auf. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Lange Zeit lag ich regungslos da. Diese schrecklichen Chemikaliengase schienen meine Glieder aufgeweicht und mein Gehirn abgestumpft zu haben. Vom Haus her hörte ich Geräusche. Kehlige Männerstimmen und den Motor eines stehenden Wagens. Ich kroch zu einer kleinen Lücke in der Brüstung, von wo ich ein Stück des Hofes überblicken konnte. Leute kamen aus dem Haus. Ein Diener mit verbundenem Kopf und dann ein jüngerer Mann in Knickerbockers. Sie sahen sich suchend um und gingen auf die Mühle zu. Dann fand einer den Stofffetzen an dem Nagel und rief den anderen zu sich. Beide gingen ins Haus zurück und holten zwei andere, um ihnen den Fund zu zeigen. Ich sah den, der mich gefangen hatte, und glaubte auch den Lispelnden zu erkennen. Alle hatten Pistolen. Eine halbe Stunde lang stöberten sie in der Mühle herum. Ich hörte, wie sie Fässer umstießen und die verfaulten Planken aufrissen. Dann kamen sie heraus und standen genau unter dem Taubenhaus. Sie stritten sich heftig. Der Diener mit dem Kopfverband wurde hart gescholten. Ich hörte sie an der Tür des Taubenhauses herumprobieren und glaubte eine entsetzliche Sekunde lang, sie kämen herauf. Aber sie überlegten es sich anders und gingen zum Haus zurück. Den ganzen glühheißen Nachmittag lang lag ich und schmorte auf dem Dach. Durst quälte mich am meisten. Meine Zunge war stocksteif vor Trockenheit. Und obendrein hörte ich die ganze Zeit das kühle Wasser im Überlauf der Mühle tröpfeln. Ich blickte den Lauf des Baches entlang, wie er aus dem Moor herauskam, und folgte ihm in Gedanken bis zu der Schlucht, wo er zwischen Farnen und Moos in einem eiskalten Wasserfall hinuntersprang. 1000 Pfund hätte ich darum gegeben, dort mein Gesicht ins Wasser tauchen zu können. Ich hatte eine gute Aussicht auf die Moorlandschaft ringsum. Ich sah den Wagen mit zwei Insassen davonbrausen und einen Mann auf einem Gebirgspony nach Osten fortreiten. Ich nahm an, dass sie mich suchten und wünschte ihnen viel Vergnügen dazu. Aber ich sah etwas noch Interessanteres. Das Haus stand fast auf dem Gipfel einer Anhöhe im Moor über einer Hochfläche. Es war die höchste Stelle, abgesehen von den hohen Bergen, die 6 Meilen entfernt waren. Ganz oben war, wie schon erwähnt, ein größeres Gehölz, das hauptsächlich aus Fichten bestand, mit ein paar Eschen und Buchen dazwischen. Auf dem Taubenhaus war ich fast so hoch wie die Wipfel der Bäume und konnte sehen, was dahinter lag. Das Gehölz war nicht dicht. Die Bäume standen mehr im Kreis. Und mitten darin lag eine ovale Fläche grünen Rasens, die man wohl für ein sehr großes Cricketfeld halten konnte. Ich brauchte nicht lange, um zu erraten, was das war. Es war ein Flugplatz. Und zwar ein geheimer. Die Lage war außerordentlich geschickt gewählt. Wenn irgendjemand ein Flugzeug beobachtete, das dort landete, so würde er den Eindruck haben, dass es hinter dem Hügel jenseits der Bäume verschwunden sei. Da der Flugplatz oben auf einer Anhöhe mitten in einem großen Amphitheater lag, würde es von überall her so aussehen, als sei das Flugzeug hinter dem Hügel außer Sicht geraten. Nur ganz aus der Nähe konnte man feststellen, dass es nicht über den Hügel hinweggeflogen, sondern inmitten des Gehölzes gelandet war. Mit einem Teleskop könnte man von einem der höheren Berge den Sachverhalt entdecken, aber dorthin kamen nur Hirten, und Hirten haben keine Spionferngläser bei sich. Vom Dach des Taubenhauses sah ich weit entfernt eine blaue Linie und wusste, dass es das Meer war. Mir wurde heiß vor Zorn bei dem Gedanken, dass unsere Feinde diesen geheimen Spähturm hatten, von wo aus sie unsere Hoheitsgewässer überblickten. Dann bedachte ich, dass das Flugzeug mich bei der Rückkehr mit 90% Wahrscheinlichkeit entdecken würde. Von da ab betete ich den ganzen Nachmittag lang, es möge dunkel werden, und war heilfroh, als die Sonne hinter den hohen Bergen im Westen unterging und der Zwielichtnebel übers Moor kroch. Das Flugzeug war spät dran, es war schon ziemlich dunkel, als ich es herankommen hörte und im Gleitflug zu seinem Horst im Gehölz herabschweben sah. Lichter blinkten ein Weilchen, und vom Haus her gab es viel Kommen und Gehen. Dann wurde es dunkel und still. Gott sei Dank war es eine pechschwarze Nacht. Der Mond war schon weit im letzten Viertel und würde erst spät aufgehen. Ich hielt es vor Durst nicht mehr lange aus und begann den Abstieg, als es meiner Schätzung nach etwa 9 Uhr war. Er war sehr schwierig, und als ich halb unten war, hörte ich die Hintertür des Hauses sich öffnen und sah den Schimmer einer Laterne auf der Mauer der Mühle. Ein paar verzweifelte Minuten lang hing ich im Efeu und betete, wer immer es sei, er möge nicht zum Taubenhaus herüberkommen. Dann verschwand das Licht, und ich ließ mich so geräuschlos wie möglich auf das Pflaster des Hofes fallen. Auf dem Bauch kroch ich in der Deckung einer steinernen Böschung bis zu den Bäumen, die das Haus umstanden. Hätte ich gewusst, wie man das macht, so hätte ich versucht, das Flugzeug fluguntüchtig zu machen. Aber ich glaubte nicht, dass mir das gelingen würde. Es schien mir sicher, dass irgendeine Art von Warnsystem das Haus umgab. Deshalb durchquerte ich das Gehölz auf Händen und Knien und tastete vorsichtig jeden Zentimeter ab. Das war mein Glück. Denn bald stieß ich auf einen Draht, der etwa 2 Fuß hoch über dem Boden gespannt war. Wäre ich über den gestolpert, so hätte er sicher eine Alarmglocke im Haus anschlagen lassen und ich wäre erwischt worden. 100 Meter weiter fand ich noch einen Draht, der mit großer List am Ufer eines kleinen Baches gespannt war. Jenseits lag das Moor, und innerhalb von 5 Minuten war ich tief in Adlerfarn und Heidekraut. Bald war ich halb um den Hügel herum in der kleinen Schlucht, aus der Mühlbach kam. 10 Minuten später tauchte ich das Gesicht in die Quelle und trank das gesegnete Nass literweise. Aber ich ruhte nicht, bis ich ein 50 Meilen zwischen mich und den verfluchten Hof gebracht hatte. Der Fliegenfischer. Ich setzte mich auf einem Hügel nieder und überdachte meine Lage. Sehr glücklich war ich nicht, denn meine natürliche Dankbarkeit für die gelungene Flucht wurde durch erhebliches körperliches Übelbefinden beeinträchtigt. Die Chemikaliengase hatten mich wohl ziemlich vergiftet, und das Schmoren oben auf dem Taubenhaus hatte mir auch nicht gut getan. Ich hatte rasende Kopfschmerzen und mir war speiübel. Auch ging es meiner Schulter gar nicht gut. Erst dachte ich, es sei nur eine Prellung, aber das Gelenk schien anzuschwellen und ich konnte den linken Arm nicht gebrauchen. Mein Plan war, zu Mr. Turnbulls Hütte zu gelangen und meine Sachen abzuholen, insbesondere Scudders Notizbuch, und dann auf die Bahnlinie zu stoßen und wieder nach Süden zu fahren. Es schien mir, ich solle je eher, je besser mit dem Mann vom Außenministerium, Sir Walter Bullivant, Fühlung nehmen. Mehr Beweise, als ich schon hatte, konnte ich kaum beschaffen. Er musste mir entweder glauben oder nicht. Und jedenfalls würde ich bei ihm in besseren Händen sein als bei diesen teuflischen Deutschen. Allmählich dachte ich mit fast liebevollen Gefühlen an die britische Polizei. Es war eine herrliche, sternklare Nacht, und ich hatte keine Mühe, den Weg zu finden. Sir Harrys Landkarte hatte mir einen ungefähren Begriff von der Gegend gegeben, und ich brauchte nur 1 oder 2 Grad nach West-Südwest zu halten, dann würde ich zu dem Bach kommen, wo ich auf den Straßenarbeiter gestoßen war. Auf all diesen Wanderungen wusste ich nie, wie irgendetwas hieß, aber ich glaube, dieser Bach war nichts Geringeres als der obere Lauf des Flusses Tweed.